schon wissen von den Leuten noch froh, dass sie wissen, wo hier eine Familie hier kommt. Wie die Menschen aus der Stehzeit und den Hand herum sind, da kann ich just nicht mehr weil vielleicht hat er die stabile Phase, thank you.